Einheit 13. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die Wörter und lesen Sie mit. Normal. Distanzieren. Die Distanz. Die Harmonie. Dominieren. Akkurat. Der Optimist. Intelligent. Individuell. Ideal. Praktisch. Harmonieren. Das Ideal. Normalisieren. Dominant.